Zum 22. Todestag von Genossen Kim Il-sung fand in der Madrider Juche-Ideologie-Studiengruppe von Spanien ein Seminar über das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-il, unseren großen Führer auf ewig hoch verehren und sein Werk vollenden, und in der Pasco Juche-Ideologie-Studiengruppe von Spanien ein Seminar über das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-un. Der große Genosse Kim Il-sung ist der ewige Führer unserer Partei und unseres Volkes statt.